Kontext 21. Gedenkstätte Steinhof, ein Überlebender der Tötungsklinik berichtet. Teil 2. Friedrich Zavrel berichtete im ersten Teil der Sendung, die letzte Woche gesendet wurde und auch auf der Kontext-Homepage gehört werden kann, wie er als 10-Jähriger 1940 in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof eingewiesen wurde. Durch seinen Vater, einen Kommunisten, der als sogenannter Wehrunwürdiger dem KZ nur dank seiner Prüfung als Gießhandwerker entkam, wurde der Schüler Friedrich Zavrel in der Logik der Sippenhaftung vom deutschen Jungvolk, in der Folge auch von der Hitlerjugend, ausgeschlossen. Er begann die Schule zu schwänzen, denn er ertrug die Erniedrigungen durch Lehrer und Mitschülerinnen und Mitschüler nicht mehr. Nach ein paar Wochen erfolgte die Einweisung in den Steinhof und es begann ein jahrelanges Martyrium, dem er am Ende mit viel Glück entkam. Doch auch nach 1945 drohte sein Leben an den Kontinuitäten der postfaschistischen Demokratie in Österreich immer wieder zu scheitern. Darüber berichtet er im zweiten und heutigen Teil der Sendung. Seit dem 15. Mai 2002 ist im Wiener Otto-Wagner-Spital die Ausstellung »Der Krieg gegen die Minderwertigen« zur Geschichte der NS-Medizin in Wien zu sehen, in deren Rahmen die Aufnahme des Vortrags von Friedrich Zavrel stattfand. Die Ausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes präsentiert im Pavillon 5 des Otto-Wagner-Spitals auf der Baumgartner Höhe 14 Schwerpunkte zum Thema NS-Medizin. Das Thema der Sendung ist nicht nur von historischem Interesse, sondern auch von Bedeutung für die aktuelle politische Debatte in Europa, wo unter dem erneuten Vorwand einer menschlichen Politik die Euthanasie durch die Hintertür wieder eingeführt werden soll. Eine umfassende Homepage zur Ausstellung findest du unter www.gedenkstättesteinhof.at. Gedenkstätte Steinhof wird zusammengeschrieben, Umlaut A wird mit AI geschrieben. Und dann kommt eigentlich so die letzte Sache auf den auf dem Spielgrund, also auf der Euthanasieklinik. Der Pfleger hat die Türe aufgemacht und hat gesagt, der Herr Primarius macht Visite, er darf nicht angesprochen werden. Durch das, dass ich öfter vorgestellt worden bin in diesem Klassenzimmer, habe ich schon irgendwie, sagen wir, die große Distanz, die einmal da war, die war dann, was ich nach einigen Wochen nicht mehr so gegeben. Und ich habe mir gedacht, wart. Aber heute sage ich ihm, wann er kommt, weil er ist sehr, sehr selten auf dem Pavillon 17 zu einer Visite gekommen. Möglicherweise zweimal im Monat. Und er ist gekommen, Dr. Groß war dabei, die Marianne Türk dabei und alles, was er glaubt hat, bis zur Bedienerin, die da wichtig ist, mit dem Herrn Primarius Mitzke war auch dabei. Und er kommt und schaut in die Zelle rein und schaut mich nur an. Und jetzt dann habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du deinen ganzen Mut zusammen und habe gesagt zu ihm, Herr Primarius, bitte, ich hätte eine Bitte. Glauben Sie mir, der Illing war akademisch gebildet, weil sonst war er nicht Primarius und Obermedizinalrat geworden. Er hat ja eine ganze Menge Ämter im Gesundheitswesen ausgeführt. Mit Sicherheit war er aber akademisch gebildet. Und ich habe mir nie vorstellen können, dass ein Akademiker so ausfällig werden kann. Der hat einen Hals gekriegt, zu einem Blähholz, die Adern sind gekommen und da hat er geschrien, du Kreatur, du hast nichts zu bitten, du hast zu gehorchen, du hast die Anordnungen zu befolgen, du hast zu kuschen und was weiß Gott, was haben wir da alles entgegengeschrien. Und dann hat er sich so umgedreht zu seiner Begleitung und gesagt, diese Kreatur hat noch immer nicht genug. Und ich habe gesagt zu ihm, sage ich, Herr Primaris, ich bitte Sie ja nur um Bücher. Ich bitte Sie nur, lassen Sie mir was lesen, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus. Ich darf nicht in die Schule gehen, ich darf meine Angehörigen nicht sehen. Warum machen Sie das eigentlich, hat er es mit mir und so. Ne? Und da hat er dann, habe ich gesagt, ich weiß nicht einmal, ob Mittwoch oder Freitag ist, ich weiß nicht, ob Montag oder Dienstag ist. Sag ich, schon langsam, Herr Primarius, wie ich deppert da erinnern. Und er hat gesagt, das brauchst du nicht werden, das bist du. Und dann hat er sich umgedreht zur Tür und hat gesagt, der hat immer noch nicht genug. Knie dich nieder. Und da wir müssen da zwischen Tierstock niederknien. Und da hat er mir mit der Faust, das war ein sehr untersetzter Mensch, Stegling, eigentlich ein athletischer Mensch gewesen, der hat mir mit der einen Faust ins Gesicht gehabt, dass ich auf die Seite geflogen bin. Und jetzt kommt es. Ich habe ja lange nicht darüber geredet, weil ich das erst auch erfahren habe, durch die Ausfolgung meiner Krankengeschichte. Und da möchte ich einflechten, ich habe das erste Mal am 31. Jänner 1976 beim psychiatrischen Krankenhaus um die Ausfolgung meiner Krankengeschichte ersucht. Und tatsächlich habe ich es gekriegt im Sommer 1998, also 22 Jahre später. Und erst durch das, ich habe das in Herrn, den einzigen Menschen, den ich das erzählt habe, das war der Herr Dr. Vogt. Ich habe ihm aber gesagt, ich werde nie darüber reden, weil das glaubt mir niemand. Und jetzt aber, wie die Krankengeschichte gefunden worden ist, und gibt es diesen Schwesternbericht. Und diesen Schwesternbericht verwendet auch der Illing in seinen weiteren Gutachten. Und da schreibt die Oberschwester China, die hat mich 1946 am Bruderstern getroffen und hat gut, dass ich Sie treffe, Zawel, ich habe einen Prozess, können Sie nicht für mich als Zeuge gehen, dass ich die Kinder immer gut behandelt habe. Das hat die in 46 auf der Ecke von Eminger, den gibt es halt nicht mehr, das Lokal Eminger hat sie mich getroffen. Und ich habe gesagt, Schwester China, ich bin froh, dass ich den Spielgrund hinter mir habe. Sage ich, ich kann doch gar nicht sagen, ob sie die Kinder gut behandelt haben. Wie lange war ich denn? 3 Tage auf der Gruppe? Oder 2? Ich war doch ununterbrochen in einer Zelle eingesperrt, die habe ich nicht gesehen. Aber sie müssen ja was mitbekommen haben und so. Sage ich, das möchte ich lieber niemandem erzählen, was ich mitbekommen habe. No, ich bin ja da nicht aus der Zelle gegangen. Und im Jahr 1998, wie mir die Krankengeschichte ausgefallen ist, habe ich einen Schwesternbericht gefunden in dieser Krankengeschichte, der ist heute noch drin. Und da schreibt die Schwester China, bei einem Kriegsgespräch zeigt er Schadenfreude über die Missgeschicke des Reiches. Er würdigt Siege und Erfolge nicht. Er steht auf der Seite der Feinde und erklärt, wenn die Russen kommen, gehe er zu den Partisanen. Da habe ich vor jetzt, dann, also das war die Schwester China, und das können Sie auch heute in dieser Krankengeschichte nachlesen. Aber nur, wie mir der Ehrling so gehaut hat, mit den 2 Fausthiebe, was er mir gegeben hat, bin ich auf. Und da sind mir jetzt dann die Russen eingefallen und die Worte von meinem Vater und Stalin und Rote Armee und so. Und da habe ich ihm angeschaut und gesagt, eins weiß ich sicher, wenn die Russen kommen und wenn es niemand aufhängen, aber die schon. Und da war dann der Teufel los, die Tür ist zugehauen worden. Eine halbe Stunde später ist dann der Dr. Groß gekommen, hat mir eine Injektion gegeben, auf die habe ich früher auch immer gekriegt. Aber das war eigentlich die letzte. Und da hast du immer müssen brechen. Also da hast du so lange gebrochen, bis du keinen Tropfen mehr im Mund drinnen gehabt hast. Durch die ewige Aufregung hast du sogar im Brustbereich einen Muskelkater gekriegt, der irrsinnig weh da hat, weil das Ganze hat doch ungefähr an die 2 bis 2,5 Stunden angedauert. Später einmal wird er durch einem Kurierinterview sagen, da hat ihm dann der Höllriegel gefragt, der Redakteur Höllriegel, was hat es mit diesen Speibinjektionen auf sich? Hat er gesagt, ja, diese Injektionen, diese Amorphin-Injektionen, die hat es schon gegeben. Amorphin hat es geheißen. Wir haben dazu Speiberl-Injektionen gesagt. Ja, die haben die Kinder bekommen, aber nur wenn sie aufmümpfig waren. Denn dann waren sie nicht mehr aufmümpfig. Sehen Sie? Und das ist im Jahr 1981, also 78, groß im Kurier gestanden. Und keiner von der Ärztekammer ist hergegangen und gesagt, also mit diesen Herren redet man nichts, der Kinder mit Pharmazeutika behandelt hat oder so. Nein, im Gegenteil, er war hoch angesehen. Da habe ich ihm die Injektion gekriegt und dann bin ich noch, also der Schwester Sikora in die Hände gefallen. Die hat jetzt geglaubt, sie muss sich besonders profilieren oder irgendetwas zugunsten des Herrn Primarius. Weil die nächsten Tage, wo ich noch am Spielgrund verblieben bin, also auf dem Pavillon 17, weil meine Zelle war auch so fließend wie das, also nur im Durchgehen, wie so ein Terrazzo. Und hat mir jedes Mal es Nacht mir so auf den Boden geschickt und hat gesagt, schläg's auf. Und jetzt müssen Sie sich aber vorstellen, die Schwester Sikora war gut 1,77 Meter, 78 groß, hat gewogen an die gute 130 Kilogramm, hat sie dort so hingestellt. Und was ist mir überblieben? Hunger habe ich auch gehabt. Ich habe ungefähr an die 30 Mal mein Essen mal nachts mal vom Boden aufgeschleckt. Und einmal hat sie gesagt, du bist in einem sicheren Raum herinnen. Und für die Hunds gefraßt, so auf die Art, hat sie gesagt, muss mein Mann an der Ostfront in Schädel hinhalten. Und ich habe gesagt, Schwester Sikora, für mich nicht. Den hält er hin für ihren Führer. Für mich hält er nicht hin. Die Frau hat mich nicht mit den Händen gehabt. Die hat mit mir Fußball gespielt. Die hat mich so mit den Füßen getreten, dass ich glaubt habe, meine letzte Stunde ist abgebrochen. Kurz danach, am 21. März 1944, verhalf ihm eine junge Schwester, die neu am Spiegelgrund war, zur Flucht. Nun, so bin ich dann nach Wien rein, hab dann Kontakt mit meiner Mutter genommen. Ich habe meine Mutter getroffen, die hat immer wieder was gebracht und hat mir was zum Essen gegeben und hat mir ein bisschen Geld gegeben und so. Und nach einer, wo hat es gar nicht so lange gedauert, hat sie gesagt, du, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Jeden Tag ist die Polizei da. Ich habe so viel Angst, was ist, wenn mir einmal einer nachgeht oder sonst irgendetwas im Vaterumschul, im Konzentrationslager droht und so. Und da habe ich gesagt, na gut, Mama, dann kommst du nicht immer mehr. Es war halt so, meine Mutter hat geweint, ich habe geweint. Es war halt eigentlich so, wie man so sagt, so eine Art trauriger Abschied so auf die Art, den man auch so nie aus seinem Hirn ausbringt. Nach 2 Wochen Freiheit wurde er von der Polizei am Nordbahnhof verhaftet. Er hatte ein Paket mit einem Stück Brot, ein Stück Käse, einem Stück Wurst und einer Schokolade gestohlen. Dafür bekam der 14-jährige Zavrel 4 Jahre Gefängnis. Am Jugendgerichtshof wurde er vom Anstaltsleiter am ersten Tag bewusstlos geschlagen und kam erst am folgenden Morgen im Keller der Rüdengasse wieder zu sich. Und dieser Mann hat Ullmann geheißen, dieser Leiter damals vom Jugendgericht, hat Ullmann geheißen und ist nach 1945 in der Republik Österreich in der Jugendstrafanstalt Graz-Kalau pädagogischer Erziehungsleiter geworden. Dann ist er versetzt worden ins Kreisgericht Leoben und ist dort hochdekoriert und in Ehrenpension gegangen. Nach seiner Enthaftung versuchte Friedrich Zavrel in der Republik Österreich ein neues Leben zu beginnen. Doch durch seine Vorstrafe konnte er den Führerschein nicht machen und so verlor er auch bald seine erste fixe Anstellung wieder. Ich bin dann von der Firma weggegangen, bin wieder in mein altes Milieu, im zweiten Bezirk reingekommen, habe dann ein paar Mal, ich sag mal, verurteilt worden. Dann war längere Zeit irgendwie ein Friede und ich habe den Führerschein nicht gekriegt. Also es war so, wenn Sie so wollen, von 1950 bis 1975 eigentlich ein Lebensweg, den man nur als negativ bezeichnen kann. Bis in 75er Jahren bin ich dann gefahren ohne Führerschein und da haben sie mir am Bruderstern aufgehalten und Führerscheinkontrolle und so nicht Autokontrolle gemacht. Machen Sie den Kofferraum auf und ich habe gesagt, das kann ich nicht aufmachen. Warum können Sie den Kofferraum aufmachen? Habe ich gesagt, weil da drin liegt der Leich. Also jetzt momentan sind die ganzen, sind es ganz wild. Der eine hat sogar einen Revolver ausgezogen und so, sitzen bleiben, Schlüssel her. Dann haben sie den Kofferraum aufgemacht. Dann haben sie einen Raffen, ein Reserveradl drinnen gewesen, wo sie einen Botschen gehabt haben. Ich sagte, wo ist denn die Leiche? Ich sage, na, da liegt der drin. Wie sagt man denn zu einem Raffen, der was nicht vorbereitet ist? Und deswegen, weil ich mich so verhalten habe, haben sie mich dann ins Straflandesgericht eingeliefert und wegen anderen Dingen auch noch natürlich. Und der Richter, der Dr. Schertler hat der geheißen, hat schon wiederum einmal meine Psychiatrierung beantragt. Eines schönen Tages im Straflandesgericht geht die Tür auf, ein Beamter Zavrel vorführen und jetzt hat man mit Beamten wieder reden können. Habe ich gesagt, wo geht es denn hin? Hat er gesagt, zur Psychiatrierung. Sage ich, zu wem komme ich denn? Zum Heinrich Groß. Ja. No, aber nur, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe immer gewusst, wer der Dr. Groß ist. Ich habe ihn gesehen in Club 4. Ich habe die ganzen Zeitungsberichte gelesen. und was Gott was hat. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, schau, der ist schon wieder ganz oben. Und meine Mutter hat gesagt, aber du versprichst mir, über den Spielgrund redest du nicht mehr. Weil meine zwei kleinen Schwestern, zu denen es ja einen ziemlich großen Abstand in den Geburtstag gibt, haben wir von dem Ganzen gar nichts mitgekriegt. Nicht? Und das hat meine Mutter wollen vermeiden, dass da irgendwas in die Presse kommt und so und so. So genau, ich versprich dir das, ich rede über den Spielgrund nicht mehr. Und bis ins Jahr 1975, und da, wie ich den Herrn Dr. Gross gegenüber gesessen bin, habe ich noch immer nicht gewusst, also war ich noch immer nicht so weit, ich habe irgendetwas von Spielgrund zum Sagen. Aber er hat da hin und her dann mit seiner Akte und so, warum machen Sie solche Sachen und was weiß Gott, was soll das? Und dann habe ich das erste Mal zu ihm gesagt, sage, Herr Primarius, ich weiß nicht, warum er wegen meiner Sachen so einen Aufwand macht, so einen Wirbel macht. Sage, ich kenne Menschen, die haben tausende Mal mehr verbrochen als ich. Sage ich, aber die leben als hoch angesehene Mitglieder der Gesellschaft und sind freie Menschen. Und er sagt, der Zarell, Sie machen ja einen Kardinalfehler so quasi. Sie machen immer den gleichen Fehler. Sie stellen sich nie auf die richtige Seite. Das hat mir der Groß in den Explorationsraum gesagt vom Straflandesgericht. Und dann ist auch Wort ins andere gekommen, auch Wort ins andere gekommen. Und weil er halt gar so ein Ding war, habe ich halt mein Versprechen gebrochen. Und er sagt zu mir, sind Sie schon einmal psychiatriert worden? Dann habe ich gesagt, Herr Primarius, für einen Akademiker haben Sie aber ein schlechtes Gedächtnis. Sagt er, auf was soll ich mich denn erinnern können? Ich sage, Sie werden doch nicht in Hand, Sie werden doch nicht schon vergessen, um in Hand um dran, den Dr. Illing, die Jokel, den Türk, die Krenne, den Hübsch und die Jokel und wie soll ich kassen. Sie werden ja nicht den Babylon 15 und 17 vergessen, Sie werden nicht vergessen, die fünf toten Kinder, das gibt's doch gar nicht. Ich sage Ihnen, der ist so weiß und wie die Mauer, hat sich zurückgeladen und hat gesagt, was Sie waren da oben? Ich sage, na, was glaubst du, worin ich kenne? Gibt es noch welche, die auch noch da oben waren? Ich sage, ich kenne einige, aber das sage ich Ihnen den Namen nicht. Und Sie haben so lange nichts geredet über das? Habe ich gesagt, nein, ich habe keine Veranlassung dazu gehabt. Das war gut, schauen Sie, ich bin Gerichtspsychiater, ich kann den Gerichten erklären, ich kann Ihnen das also so irgendwie plausibel erklären und werden sehen, es wird nicht alles so schlimm werden und ich werde Ihnen bestimmt helfen und was weiß Gott. Hat mir das Blaue vom Himmel versprochen. Und ich bin dann zu meinem Rechtsanwalt gegangen, dem Bettelheim, den habe ich das alles gesagt, hat er gesagt, na, dann brauchen Sie mich nicht mehr. Und wenn der Groß für ihn ein gutes Urteil legt, gehen Sie heim bei der Verhandlung. Habe ich gesagt, nein, bleiben Sie lieber noch da, weil ich traue ihm oder weil noch nicht. Also so richtig glaubt habe ich es ja nicht, also was er gemacht hat. Und es hat dann die Verhandlung gegeben, er ist zu seinem mündlichen Vortrag gekommen und fragt, ich habe vorher das psychiatrische Gutachten bekommen, das gibt es heute noch. Ich habe das psychiatrische Gutachten gehabt und ich habe mir gedacht, nein, das darf nicht wahr sein, was da drinnen steht. Und es war aber so, ich habe am 29. November habe ich das Gutachten gekriegt, dann ist gekommen, was ich, ein Feiertag im Dezember und die Wochenenden, nicht? Also Samstag, Sonntag muss man dazu rechnen, also ich habe keine Möglichkeit mehr gehabt, gegen dieses Gutachten irgendeinen Einspruch zu erheben oder sonst wo, weil bereits am 12. Dezember hat der Richter die Verhandlung abgesetzt. Und dieses Gutachten beginnt, der Jugendliche, also der Untersuchte, jetzt bin ich schon der Untersuchte entstammt einer erbiologisch minderwertigen Familie. Es liegt ein jugendpsychiatrisches Gutachten aus dem Jahre 1944 vor, demnach und. Bringt dieses ganze Gutachten vor ein demokratisches Gericht der Republik Österreich, das stammt von einem Menschen, der wegen 200-fachen Mord, die Russen haben ihn nicht aufgehängt, aber die österreichischen Gerichtsbehörden haben ihn zum Tod verurteilt. Und er ist hingerichtet worden. Und so viele Jahre später wird denn sein Gutachten noch verwendet und von den österreichischen Gerichten angenommen. Also es hat sich kein Richter gefunden, es hat sich kein Staatsanwalt gefunden, der gesagt hat, ja, wann ist das Gutachten gemacht worden? 1904, was wollen Sie denn mit dem? Das hat kein Mensch, auf das ist niemand gekommen. Im Gegenteil, der hat sogar geschrieben, dass ich aus einer erbbiologisch minderwertigen Familie bin. In 75er Jahren. In 75er Jahren. Hat er das geschrieben und dass mein Vater Trinker ist und dass er vorbestraft war wegen Trunkenheitsexzesse. Und zahlt diese ganze Familie, so wie es in der Siebenhaftung geschehen ist, in einem Gericht zu einer. Meine zwei Schwestern sind vollkommen unbescholtene Staatsbürger. Die werden da alle mit eingezahlt. Und ich weiß nicht, was sich da dieser Herr Dr. Gross denkt hat. Ne? Und dann kommt's zu, und dann schreibt er auch in den Gutachten, schon in früheren Jahren musste er in psychiatrische Behandlung gebracht werden. Und er ist eigentlich wurzellos geworden. Er hat keine Bindung an Sachen und Personen. Er wird sich nie mehr an einem Sozialbereich anpassen können. Und was Gott, was da alles drin geschrieben. Und bei der Ding, bei der öffentlichen, beim mündlichen Vortrag hat er mich noch bezeichnet. Ich weiß heute noch nicht, was das heißt, aber ich habe mir gemerkt, was er gesagt hat. Ich bin ein soziopathischer Psychopath und der bedarf der strengsten Überwachung und Führung. Und deswegen sind sie hergegangen und haben mir damals 6,5 Jahre gegeben und die anschließende Sicherheitsverwahrung, die erst geendet hätte, wenn wiederum einmal ein Primarius gesagt hätte, ja, jetzt darf er entlassen werden. Also die hätte können andauern bis auf mein Lebensende. Und wird es jetzt, ich war so weg, ich habe momentan nichts sagen können. Aber wie die Verhandlung aus war, ist er dann bei mir vorbeigegangen, hat mir so deppert angeschaut. Und ich habe gesagt zu ihm, also ich habe auch nicht mehr Herr Doktor zu ihm gesagt, Heinrich, ich schwöre, das war die letzte Gaunerei, die du gemacht hast. Und da hat er noch zu mir gesagt, seien Sie vorsichtig, in der Psychiatrie ist nicht so schön. Na, und jetzt dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt lasse ich mir das nicht mehr gefallen. Und habe dann an den Herrn Dr. Broder geschrieben. Also diese Eingaben und diese Postbestätigungen, die sind alle noch, Gott sei Dank, alle erhalten. Die habe ich bei Nibel alle gesammelt. Er hat diese Briefe gekriegt. Ich habe ihm geschrieben, wer der Dr. Gross ist. Aber er hat nie reagiert. Und weil der, zweimal habe ich ihm geschrieben. Und bis heute ist mir unerklärlich, warum und aus welchen Beweggründen der Dr. Broder da nicht reagiert hat. Weil eins war sich sicher, Nazi-Freund war er keiner. Und weil da keine Antwort gekommen ist, bin ich dann hergegangen und habe eine Strafanzeige gemacht gegen den Dr. Gross bei der Oberstaatsanwaltschaft und persönlich gerichtet an den Oberstaatsanwalt Dr. Müller. Diese Anzeige ist nicht einmal ignoriert worden. Ich habe nicht einmal einen Bescheid gekriegt, dass sie zurückgelegt worden ist, gar nichts. Man hat es ganz einfach nicht zur Kenntnis genommen, aber gekriegt hat es, weil ich habe den Postaufgabeschein und ich habe diese ganzen Sachen, die, dass er es gekriegt hat. So. Na jetzt dann haben wir gedacht, na jetzt ist eh alles verloren, also jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Und auf einmal kommt wieder ein Psychiater. Da war er schon in der Strafanstalt Stein, der Dr. Otto Schiller, auch ein Gerichtssachverständiger, und er amtiert heute noch. Und dieser Dr. Otto Schiller hat dann ein Gutachten gemacht, er hat Auftrag, insbesondere auf meine Vorwürfe gegen Dr. Gross, also einzugehen. Nun, ich habe ihm das alles so erzählt und dann schreibt er ein Gutachten. Und dann schreibt er, alles, was dieser Friedrich Zavel sagt, das ist reine Fantasie. Bei näherer Betrachtung zerplatzt das alles wie Seifenblasen. Weiß Gott, was er da alles geschrieben hat. Und dann versteigt er sich sogar so. Es muss auch gesagt werden, Primarius Dr. Gross ist im Befürwortungsgremium für den Bundespräsidenten Franz Jonas. Und da sind sich alle politischen Lager einig, dass Franz Jonas mit Sicherheit niemanden in seiner Nähe duldet, der auch nur den geringsten Fleck auf seiner weißen Weste hat. Und wenn so ein Bundespräsident den Herrn Primarius Gross in seiner Nähe duldet und ihm beauftragt, also in Befürwortungsgremien zu arbeiten, dann ist das doch eine unübersehbare Wertmarke. Nur was wollen Sie gegen solche Sachen machen? Da bist du so hilflos ausgewandert. ausgeliefert. Und dann schreibt er noch schlimmer als wieder groß. Er schreibt dann, er ist arm dran mit seinem psychopathischen Bild. Ich bin ein psychopathisches Syndrom, das an der Umwelt und an seiner eigenen Unvermögen gescheitert ist. Er wird sich nie an den Sozialbereich mehr anpassen können. Bildlich gesprochen kann er ohne stützendes Mieder im Leben nicht gehen. Er kann nicht in die Freiheit entlassen werden. Es muss strenge Führung und strenge Überwachung vorliegen, weil es ist eine absolute, so quasi eine lebende Bombe, also für die Gesellschaft. So hat der Schiller das geschrieben. Jetzt habe ich dann noch versucht, gegen die Schillergutachten zu machen, und der ganze Erfolg war der, dass ich bin schon im Bett gegangen, ist meine Zelle aufgegangen in Stein, da war es 22 Uhr, ein paar Beamte waren dort, weil da durfte man lang niemand mehr aufsperren, und am Mauschen dort und sagt, kennst du mich? Sag ich, nein. Ich bin der Willibald Zluger. Sag ich, von Namen noch keine. Und das war sozusagen damals die rechte, in psychiatrischen Sachen, die rechte Hand vom Bruder. Setzt er sich so auf meinen Hocker nieder und sagt, was hast denn du da mit dem Groß? Sag ich, Doktor, schauen Sie, jetzt mache ich mir mit dem Dr. Groß schon allein aus. Ich meine es nur gut. Und genau dieselbe Drogen wieder. In der Strafanstalt ist weit schöner als in der Psychiatrie. Und da habe ich es dann mit der Angst zu tun gehabt. Dann habe ich mir gedacht, erst wenn wir die jetzt noch ganz einfach noch gucken oder sonst irgendwo einliefern, was mache ich denn da? In ein paar Tagen weiß ich nicht einmal, wie ich heiße. Ich habe zwei Reporter kennt. Also von der Zeitung her, persönlich habe ich es nicht kennt. Das eine war der Höllriegel vom Kurier, der Wolfgang Höllriegel, und der andere war der Richard Nimmerrichter, der Staurer von der Kronenzeitung. Und der ist gleich von Haus aus weg gewesen, nicht? Was kann ich den Staurer denn schreiben? Und jetzt dann habe ich halt einen Bekannten, der ein paar Tage entlassen worden ist, ersucht, er soll mir einen Brief mitnehmen, also rausschmuggeln an einen Höllriegel vom Kurier. Und da habe ich ihm halt geschrieben, also wenn er für seinen Sonntagskurier eine gute Story will, dann soll er mich in Stein besuchen. Nur das hat nicht so lange gedauert, vielleicht 4 Tage oder was, der hat sich die Besuchserlaubnis erwirkt, ist der Höllriegel gekommen. Und wir waren noch 2 so Reporterinnen dabei und der Fotograf. Und dann ist am 18. Dezember 1978 ist im Kurier der Artikel gekommen, der Arzt aus der Mörderklinik, Häftling erkennt, eines Arzt wieder den Strom. Der ist eh da vorne der Kurierartikel. Und mit dem war der Teufel los. Und dann war das eine noch, dann habe ich noch so Bedenken gehabt, wenn man denkt, mein Gott, den Kurierartikel werden sie lesen, bin neugierig, wie viel sie da melden werden. Es hat sich eigentlich niemand gemeldet. Nur noch ein paar Tage, und das wäre auch nie vergessen, ist ein Beamter gekommen und hat gesagt, Sarah, zu einem Besuch. Sag ich, ich kann nicht haben, meine Mutter kommt heute nicht, weil sie müssen nur meine Mutter besuchen kommen. Ne? Dann sagt, ich weiß nicht, aber irgendwer ist vorne. Dann bin ich vier gegangen, dann haben wir dort hingesetzt, dann haben sie den Besuch reingeführt und sagt, Herr Zaurel, sag ich, ja, sagt er, mein Name ist Dr. Werner Vogt, ich bin von der kritischen Medizin. Und da habe ich den Dr. Vogt kennengelernt. Und die haben sich jetzt dann um diese ganze Sache angenommen. Und wie sie die jetzt dann eingesetzt haben, habe ich gewusst, jetzt kann ich nicht mehr verlieren. Zufällig war ein Monat drauf so ein Symposium in Salzburg und da hätte schon der Herr Dr. Gross referieren über Tötungsdelikte von Geisteskranken. Und der Vogt ist mit ungefähr 50 Ärzten und Schwestern dort aufgefahren und haben gesagt, Herr Dr. Gross, reden Sie nicht über Tötungsdelikte von Geisteskranken, sondern über Tötungsdelikte an Geisteskranken, denn da haben sie eine größere Erfahrung. Und auf das war ich so der Wirbel gekommen. Dann hat es gedauert 3 Jahre, ein Prozess nach dem anderen. Der Vogt, der Groß hat ihn, mich hat er nie gelockt, der Groß. Aber ein Vogt, der hat den größten Plätzchen in seinem Leben gemacht und das freut mich, dass er auch dumm damit gemacht hat. Er hat den Dr. Vogt geklagt. In der ersten Instanz, das ist auch ein paar Mal vertagt worden, die Verhandlung, ist der Dr. Vogt zu 30.000 Schilling Geldstrafe verurteilt worden wegen übler Nachrede. Und eine Buße hat er müssen entrichten von 10.000 Schilling an den Herrn Dr. Gross. Er hat aber das Urteil nicht angenommen. Es ist gekommen in die nächste Instanz. Und genau am 23. oder 31., das weiß ich nicht mehr so genau, ich war Arbeiterverhandlung vorgeladen im Oberlandesgericht. Ich habe das Urteil von dem Oberlandesgerichtshaus. Und da ist der Dr. Vogt freigesprochen worden. Und auf Seite 38 von diesem Urteil, von dem Oberlandesgericht, können Sie folgende Sätze lesen. Das Oberlandesgericht Wien hat sich die Aufgabe der Neurecherchierung gestellt. Also sie hat diese ganze Causa Gross quasi von den Anfängen bis zum heutigen Tage neu rekonstruiert, neu festgestellt. Sie hat diese ganze Akten gelesen und was Gott was alles. Und dabei ist das Gericht zur Überzeugung gekommen, dass Primarius Dr. Gross nicht nur an einigen wenigen, sondern an einer erheblich höheren Anzahl von Kindestötungen mitbeteiligt gewesen ist. Na sehen Sie. Und was war die Reaktion? Nur der Einzige, der was reagiert hat, war der Rudolf Ettlinger von der SPÖ. Weil er war ja SPÖ-Mitglied, die haben ihn in die SPÖ aufgenommen. Der Ettlinger, aufgrund dieses Urteils, hat der Rudolf Ettlinger, der was damals in der Partei aber wenigstens eine Reaktion ist gekommen. Ne? Und das Allah hat mich schon gefreut, dass der das beantragt hat, dass der Groß aus der SPÖ ausgeschlossen wird und dass das auch durchgegangen ist, dass er die SPÖ ausgeschlossen hat. Aber Die Richter haben ihn weiter beschäftigt. Trotz diesem oberlandesgerichtlichen Urteil, noch jahrelang haben sie ihn noch weiter beschäftigt, obwohl das dieser, wissen Sie, wenn das ein Hausmeister sagt, oder wenn das der Friedrich Zavrel sagt, oder sonst irgendein, was ich, ein Saufbruder oder was, dann lasse ich mir das schon einreden. Aber wenn das ein Präsident von Oberlandesgericht sagt, und das findet kein Echo nicht, na dann weiß ich nicht. No, ich jedenfalls bin im Jahr 1981 freigekommen. Also es hat dann wieder einmal ein Gutachten gegeben, da haben sie mich nur einmal ein Gutachten, ich habe schon so viele Gutachten, nur einmal ein Gutachten, und zwar in der Paris-Lodron Universität in Linz von Dr. Kaiser, Universitätsdozent Dr. Kaiser, und der schreibt halt so dann quasi, also er sagt, alles was in den beiden Gutachten steht, ist nicht wahr. Alles, was die beiden Vorgänger an mir festgestellt haben, gibt es heute nicht mehr. Und er vertritt aber die Meinung, dass ein Strafvollzug eine solche Umwandlung in der Psyche eines Menschen nicht bewirken kann, sagt er. Aber dass diese Umwandlung stattgefunden hat, also ist bewiesen, weil heute gibt es kein psychopathisches Syndrom mehr, heute ist er nicht mehr gefährlich, heute ist er kein... Na, alles hat er halt in der Luft zerrissen und hat dann als letzter Satz geschrieben, vorausgesetzt die Vorgutachten stimmen. Aber sehen Sie, und trotz diesem Urteil hat sie auch kein Staatsanwalt gefunden, der gesagt hat, ja, lieber Herr Dr. Vogt, lieber Herr Dr. Groß oder Herr Dr. Schiller, was habt ihr denn da damals zu anderen? Weil der Schiller hat ja effektiv nur ein Entlastungsgutachten für ihn gemacht. Ne? Na, ich bin dann 1981 entlassen worden, habe dann gleich zum Arbeiten angefangen bei einer Firma Zehnleser. In 83er Jahren hat mir die österreichische Behörde den Führerschein gegeben. Dann war ich bis zu meiner Pensionierung bei ein und derselben Firma Lieferchauffeur bis ins Jahr 1995. Das waren auch ungefähr 14 Jahre oder 96 war es, 14 oder 15 Jahre war ich bei einer. Dann habe ich einen Herzinfarkt gehabt, dann habe ich ein paar Beipässe gekriegt, dann hat es verschiedene andere Krankheiten noch gegeben. Na, und jetzt bin ich so quasi seit 1981, also das 22. Jahr, lebe in der Freiheit. Es hat keine Straffälligkeit mehr gegeben. Ich habe bei einer und derselben Firma gearbeitet und was weiß Gott, was alles. Ich habe mich an einen Sozialbereich angepasst und alles, was die in Abrede gestellt haben, das kann ich nicht mehr. Das habe ich nachvollzogen. Sodass ich dann so weit gekommen ist, dass ich dann, und das möchte ich noch dazu sagen, der Dr. Neigebauer von Döf und so, und einige andere auch noch, haben dann auch gesucht, dass ich eine Opferrente kriege. Die ist angenommen worden, aber ein Bestandteil dieser Opferrente war noch einmal eine Psychiatrierung. Die haben noch einmal eine Psychiatrierung beantragt und da habe ich müssen gehen zu einem Vertrauensarzt der MA12, weil die MA12 ist zuständig für die Renten, also für die Opferrenten. Und da bin ich zu einem Vertrauensarzt gekommen, der MA12. Und wissen Sie, wenn man der vorbereitet, wenn der irgendwie etwas sagt, also dass mich aufmerksam macht oder was, aber gar nichts, der hat gerade gesagt, mit Mühe und Not kriegst du noch gut, ist vis-à-vis von mir gesessen, dann hat er einen Akt genommen, der war so hoch. Und man denkt, hörst du, von wo nimmt der das her? Na, ich frage mich noch, das geht um eine Opferrente und der hat dort so einen Akt genommen. Wo nimmt der das her? Ich habe mir 22 Jahre raffen, dass ich meine eigene Krankengeschichte gekriegt habe. Dann nimmt er den Akt und legt ihn wieder dorthin. Dann nimmt er eine Blattlage, nimmt sein Diktaphon und fängt zum Lesen an. Und zwar liest er, der untersucht den Stand einer erdbiologisch minderwertigen Familie. Das war im Jahre 2000. Im Februar 2000. Und schreibt das Ganze wiederum, also diktiert es in das Diktaphon wieder hinein, was der Illing da in das Gutachten eingeschrieben hat. So, jetzt dann war ich momentan so schockiert und dann sagt er, kennen Sie das? Sag ich, Herr Doktor, ich kenne schon, aber Sie dürften nicht wissen, von wo das herstammt. Sagt er, ich weiß das schon. Sag ich, und dann verwenden Sie es? Naja, und da habe ich mir dann nicht mehr reden lassen, habe ich gesagt, wenn Sie was, machen Sie den ganzen Akt zu. Sagen Sie der Republik Österreich, unter solchen Umständen verzichte ich gern auf diese Opferrente oder quasi was das ist. Ich habe zwar ganz eine minimale Rente, ich bin bis jetzt ausgekommen, ich werde jetzt auskommen und ich würde die Renten gar nicht mehr. Ich habe meine Taschen genommen und bin gegangen. No, aber dann, wenn sie der Doktor Neugebauer und alle wieder Ding waren, die haben dann dagegen also protestiert und so. Und jetzt ist ja doch dann die Opferrente mal zuerkannt worden. Und der nächste Ding war dann ein Gnadengesuch an den Bundespräsidenten, dass mein Vorleben so quasi in Bezug auf Strafen getilgt wird. Das ist abgelehnt worden von Herrn Dr. Böhmdorfer. Und wissen Sie, warum das abgelehnt worden ist? Nicht für diese Vergehen, die ich begangen habe während der Zeit in der Republik Österreich. Denn den ist nicht abgelehnt worden, sondern wegen meinem Strafakt aus 1944. Das war der einzige Akt, den sie ins Treffen geführt haben. 1944. Und was glauben Sie, was in der Ablehnung noch drinnen steht? Da steht drin, und auch Primarius Dr. Gross hat sich für seine Sicherungsverwahrung ausgesprochen. Obwohl gegen den Primarius Gross bereits schon die Mordanklage erhoben war. Jetzt ist er nur eingestellt worden, sie ist ja nur verdoppt worden. Aber da war es. Jetzt war es auch wieder der Dr. Neugebauer, ich habe die Ablichtung von dem Brief gekriegt, dass er dem Bundespräsidenten geschrieben hat, also wir werden das sicher nicht so hinnehmen, wie das gemacht worden ist. Nicht? Also wiederum nur, ich bin dann zu dem Ministerialrat reingegangen, ins Bundesministerium, zu dem Dr. Wölczek und habe ihm das gesagt, sage ich, na, wieso nehmen Sie gerade den Akt aus 1944 und so. Sage ich, ich kann mir des Eindrucks nicht erwehren, dass alles, was ich gegen die Republik Österreich schlecht gemacht habe, das zählt gar nichts. Nur was ich gemacht habe gegen Führer, Volk und Vaterland ist für Sie wichtig und für Herrn Minister Böhmdorfer. Erst durch eine Aktion, an der sich eine Reihe von Persönlichkeiten beteiligten, konnte erreicht werden, dass Friedrich Zavrels Gnadengesuch vom Bundespräsidenten angenommen wurde. Wenn Sie es irgendwann einmal nachlesen wollen, also da ist detailliert alles drin, das Büchli hat sogar ein großes Echo gemacht in BSA und was weiß Gott, was alles von Oliver Lehmann, das heißt in den Fängen des Dr. Gross, das misshandelte Leben des Friedrich Zavrel. Und da steht alles, also detailgenau drinnen. Das, was ich heute vielleicht vergessen habe oder verspitzt habe. Und das war's.